Erster meine Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt, obwohl wir einen Helfer bei Gott haben, falls doch jemand einen Fehler macht. Zweiter Jesus Christus ist das Opfer, das unsere Sünden wegnimmt, und er tut dies nicht nur für uns, sondern für die Menschen auf der ganzen Welt. Dritter, wir können sicher sein, dass wir Gott wirklich kennen, wenn wir bereit sind, seine Gebote treu zu befolgen. Vierter, wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote ignoriert, dann sagt er nicht die Wahrheit und lebt in einer Lüge. Fünfter, wer sich jedoch an Gottes Wort hält, in dem hat sich die Liebe zu Gott vollkommen entwickelt, so dass wir wissen, dass wir mit ihm verbunden sind. Sechster, wer sagt, dass er in Gott bleibt, der ist auch dazu verpflichtet, so zu leben, wie Jesus Christus gelebt hat. Siebter, liebe Freunde, ich schreibe euch kein völlig neues Gebot, sondern erinnere euch an eine alte Regel, die ihr schon von Anfang an gehört habt. Achter, dennoch ist dieses Gebot in gewisser Weise neu, weil das Licht der Wahrheit bereits scheint und die Dunkelheit langsam verschwindet. Neunter, wer behauptet, im Licht zu leben, aber gleichzeitig seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der befindet sich in Wirklichkeit noch in der Dunkelheit. Zehnter, wer seine Mitmenschen liebt, der bleibt im Licht, weshalb es in seinem Leben keinen Grund gibt, über etwas zu stolpern. Elfter, wer aber seinen Bruder hasst, der wandert in der Dunkelheit umher und weiß nicht, wohin er geht, weil der Hass ihn blind gemacht hat. Zwölfter, ich schreibe euch Kindern, weil Gott euch eure Sünden vergeben hat, da ihr an den Namen von Jesus Christus glaubt. Dreizehnter, ich schreibe euch Vätern, weil ihr den ewigen Gott kennt, und euch jungen Leuten, weil ihr das Böse bereits besiegt habt. Vierzehnter, ich habe euch geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt, so dass ihr den Teufel erfolgreich überwunden habt. Fünfzehnter, liebt nicht die Welt oder die Dinge, die zu ihr gehören, denn wer die Welt liebt, der hat keinen Platz für die Liebe zum Vater. Sechzehnter, alles, was die Welt bietet, wie körperliche Gier oder Stolz auf Besitz, kommt nicht von Gott, sondern gehört zu dieser vergänglichen Welt. 17. Die Welt und alle ihre Wünsche werden vergehen, aber wer den Willen Gottes tut, der wird für immer leben. 18. Liebe Kinder, die letzte Zeit ist gekommen, und wie ihr gehört habt, erscheinen nun viele Feinde von Christus, woran wir das Ende erkennen. 19. Diese Leute kamen zwar aus unserer Mitte, aber sie gehörten nie wirklich zu uns, sonst wären sie bei uns geblieben. 20. Ihr jedoch habt den Heiligen Geist empfangen, der euch geschenkt wurde, damit ihr alle die Wahrheit erkennen könnt. 21. Ich schreibe euch nicht, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie wisst und versteht, dass keine Lüge aus der Wahrheit entstehen kann. 22. Ein Lügner ist jeder, der leugnet, dass Jesus der versprochene Christus ist, denn wer den Sohn ablehnt, der lehnt auch den Vater ab. 23. Wer den Sohn nicht anerkennt, der hat auch keine Verbindung zum Vater, während jeder, der sich zum Sohn bekennt, auch den Vater hat. 24. Achtet darauf, dass das, was ihr von Anfang an gehört habt, in euren Herzen bleibt, damit ihr fest mit dem Sohn und dem Vater verbunden seid. 25. Gott hat uns ein großes Versprechen gegeben, nämlich dass wir das ewige Leben bei ihm haben werden. 26. Ich habe euch diese Warnungen geschrieben, damit ihr euch vor den Menschen schützt, die versuchen, euch in die Irre zu führen. 27. Da der Heilige Geist in euch bleibt, braucht ihr keine anderen Lehrer, weil er euch alles lehrt, was wahr und keine Lüge ist. 28. Bleibt also fest mit Christus verbunden, damit wir mutig sein können und uns nicht schämen müssen, wenn er eines Tages zurückkehrt. 29. Wenn ihr wisst, dass Gott gerecht ist, dann erkennt ihr auch, dass jeder Mensch, der das Richtige tut, ein Kind Gottes ist.